Rap und MT, wir sind back in black. Und ihr Penner habt noch immer keinen Plan von Rap. Wir sind zurück und sind immer noch die Kings. Und seht ihr das nicht ein, dann seid ihr mal blind. Bastard, was willst du jetzt tun? Deine Geburt war eine Panne. Mit deiner Bitch bin ich beschäftigt mit Spazieren wie die grüne Tanne. Gib dann Gas im BMW und beende dein Leben. Denn mein Vorsatz lautet, nur nehmen, nichts geben. Ihr wollt jetzt alle Rapper sein, warum spielt ihr nicht Lego? Ich kann auch nichts dafür, für mein krankes Ego. Ist kein Spaß, bin der King und kenne deine Schwester. Sie kann echt gut kochen, doch im Bett ist sie besser. Nach einem Tritt ins Gesicht holst du einen Rechtsanwalt. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack, wie ne Geschlechtsmann, kein Karrierekind. Kingdom, King Trap oder doch nur der Friseur und der Bauern-Tap? Was sind das für Beefs, ey, wir machen's nur zu Gaude. Unsere Musik ist das Ohr wie ein Model für das Auge. Wir sind nicht leicht anzufassen wie ein Touchscreen. Kommen erst auf Crack und fahren wie Charlie Sheen. Welcher Geschmack ist gewinnig wie Quarterback? Geladen wie ein Kondensator mit 1000 Watt. Ihr seid oberflächlich, Leute, wie das bisschen wie. Über den Beef wird gelacht wie über Mr. Bean. Was ihr euch wieder mal gedacht habt, wieder den Verdacht gehabt, wieder mal Schachmatt, wir zwei im Beef, wer sagt denn das? Dass wir uns einig sind, nur seine Meinung sind ist gar nicht klar. Du verstehst meine Lines nicht, wie ich Pythagoras. Ich rede nicht von Reimen, denn das geht automatisch, dass ich automatisch mich an den Automat setz und paar Scheine gewinne, ist mir auch egal jetzt. Dass du skillst, das ist gelungen, wie mein Auto Spaß spritzt. Wir zwei im Game, hier ist der Fame, sie sind du fake, wie es weiter geht, willst du schon sehen? Bitte benehm es, bitte wieder Kings, wichtig im Ring. Rap hier im Land, bitte sag doch mal entspannt, was ihr noch macht, find ich krank, hab keinen Respekt, habt ihr sich gecheckt, dass ich rap und nicht in einer scheiß Wack. Verdammt, das ist wie Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Zuerst dissen wir uns und sind für euch unausstehlich. Fans rufen wieder an, bis jetzt nie abgehoben. Bin so abgehoben, wir stehen jetzt über euch, denn wir sind was abgehoben. Was ist das für Beef, wir machen's nur zu Gaude. Unsere Musik ist das Ohr wie ein Model für das Auge. Wir sind nicht leicht anzufassen wie ein Touchscreen. Kommen erst auf Crack und fahren wie Charlie Sheen. Welcher Geschmack ist gewinnig wie Quarterback? Wir laden wie ein Kondensator mit 1000 Watt. Ihr seid oberflächlich, Leute, wie das bisschen wie. Über den Beef wird gelacht wie über Mr. Bean. Fuck, warum gibt's in der Szene immer Beef? Jeder Track muss einfach nur wie ein Bomben in einem Brief. Jeder muss jeden immer fetzen. Jeder muss jeden sein Mutter wetzen. Schaut uns drei jetzt an, wir geben uns die Hand und ziehen gegen die ganzen Penner in dem Land. Wir sind bewaffnet, Lungen mit Propangas, Wands und Zeist. Gibt's keine Standards, seid ja alles nur fertige Penner. Wann man echt Slang mit der Schaffung Gardena. Finger für Finger wird amputiert, Hoden für Hoden, wirst kastriert. Finger sind weg, es ist aus mit Texten. Eier sind weg, es ist aus mit Wetzen. Jetzt stehen wir da zu dritt zum Überraschen. Wann wird der Porträt heute goschen? Was sind das für Beefs, ey, wir machen's nur zu Gaude. Unsere Musik ist fürs Ohr wie ein Model für das Auge. Wir sind nicht leicht anzufassen wie ein Touchscreen. Kommen erst auf Crack und fahren wie Charlie Sheen. Welcher Geschmack ist grintig wie Quarterback? Wir laden wie ein Kondensator mit 1000 Watt. Ihr seid oberflächlich, Leute, wie das bisschen wie. Über den Beef wird gelacht wie über Mr. Bean.